Hallo, wir von der Kampagne Death in Custody, zu Deutsch Tod in Gewahrsam, sind ein Bündnis von verschiedenen Anti-Ra- und Anti-Repressionsgruppen. Wir arbeiten dazu, Fälle von rassistischer Polizeigewalt und Tod in Gewahrsam zu dokumentieren und zu skandalisieren. Diesmal haben wir mit der Gruppe Criminals for Freedom über die Problematik bei Fällen von Tod in Gewahrsam gesprochen und erzählen uns darüber hinaus auch so ein bisschen was über ihre Arbeit. Doch bevor wir mit dem Interview beginnen, hier noch ein paar Daten. Am 15.03. anlässlich des Internationalen Tages gegen Polizeigewalt machen wir ein Podium zu rassistischer Polizeigewalt und dem Widerstand dagegen. Am 19.03. gibt es mit gemeinschaftlicher Widerstand eine Demo gegen Repression gegen linke Strukturen. Mehr Informationen dazu findet ihr auf unserem Blog. Jetzt zum Interview. Criminals for Freedom. Wer seid ihr denn und was macht ihr so? Ja, genau. Wir unterstützen Gefangene bei ihren Kämpfen hinter Gittern. Das machen wir in erster Linie und natürlich unterstützen wir sie aber auch generell in ihren Belangen. Und wir sind außerdem auch eine Anti-Knast-Gruppe. Das heißt, wir verbreiten Anti-Knast-Inhalte. Wir sind aber auch praktisch auf der Straße. Genau. Genau. Wie sieht denn das so aus? Also gibt es sowas wie offizielle bundesweite Zahlen dazu, wie es aussieht mit so institutioneller Gewalt gegen Gefangenen oder wie viele Todesfälle es tatsächlich gibt? Also gibt es da so Statistiken, die so einen Überblick bieten? Nee, also so bundesweite Zahlen zu ermordeten oder toten Gefangenen gibt es natürlich nicht. Knästen ist jetzt nicht unbedingt daran gelegen, solche Zahlen irgendwie herauszubringen. Beziehungsweise generell wollen sie, dass so wenig wie möglich von innen nach außen gelangt, vor allem natürlich nicht bei irgendwelchen heiklen Themen, nenne ich sie jetzt mal. Der Grund ist einfach, dass die Zustände da drinnen natürlich sehr viel, ich sag mal, krasser sind als draußen, vor allem was eben die Unterdrückungsmechanismen angeht und auch das Machtgefälle zwischen den WärterInnen und den Gefangenen ist natürlich enorm riesig und das soll natürlich vertuscht werden. Knäste werden in der BRD ja immer so ein bisschen dargestellt, als wären das angeblich irgendwelche humanen Einrichtungen im Vergleich dann die aufgezogen oder vergleichen, die aufgezogen werden zu den USA. Und wenn dieses Bild jetzt bröckeln würde, also wenn die Bevölkerung nicht nur in Anbetracht von Knästen, wenn der klar wird, wie sehr sie eben durch den Staat unterdrückt wird, ich denke dann, oder wir denken, dann ist das immer gefährlich für den Staat, weil sich dann eben Widerstand formieren könnte. Das kann man ja auch so mit allen großen Bewegungen vergleichen. Wenn Menschen gegen ihre unterdrückte Position rebellieren, dann schwingt eben der Staat Repressionskeule und das ist eben auch der Grund, weshalb erst gar nicht von innen nach außen irgendwas gelangen soll. Vor allem, wie gesagt, nicht bei solchen Themen. Mhm. Und also es ist ja auch so, wenn es tatsächlich mal so ist, denn wenn was von innen nach außen gelangt, dann wird sich natürlich so einem bestimmten Narrativ bedient, ne? Und ich würde dann vielleicht direkt daran anschließend fragen, wieso wir erstmal misstrauisch sind, wenn von Suiziden in Gewahrsam berichtet wird. Also wir bei Death in Custody, wir nehmen ja auch Suizide in Gewahrsam mit in unsere Statistik auf. Voll, ja, also Knast ist natürlich eine totale Institution. Hier herrscht absolut Zwang, absolute Herrschaft und auch tatsächlich absolute Folter. Und in so einer Institution, das sagen auch wir, kann es eben gar keine selbstbestimmte Entscheidung geben, sich das Leben zu nehmen. Die These ist natürlich, so denken wir, auch für draußen anwendbar. Also wenn man sich anschaut, weshalb sich Menschen das Leben nehmen, angeblich, dann ist die Ursache natürlich immer, oder dann sind die Ursachen gesellschaftliche Umstände. Also dieser Satz, ich nenne ihn jetzt mal so, mein Leben ist scheiße, weil da denken wir, dass die Antwort immer im Umfeld oder der Gesellschaft liegt. Also die Schuldfrage, das wäre auch so ein Satz, ne? Ich bin schuld an meinem beschissenen Leben, das ist super neoliberalistisch gedacht und auch, denken wir, eine falsche Analyse. Da muss eher geschaut werden, wer ist verantwortlich für eben dieses, ich nenne es jetzt mal so, beschissene Leben und das sind eben unserer Meinung nach auch die Verhältnisse und Knast ist eben genauso ein Verhältnis, welches Leute umbringt, gleichzeitig dürfen natürlich aber auch konkrete Mörder in den Knästen natürlich, denken wir, nicht missachtet werden. Also beispielsweise WärterInnen, die eben Gefangene umbringen, foltern, genau. Mhm. Ja, und es ist ja auch, also ich meine, das war ja zum Beispiel auch total lange das Narrativ bei dem Uri Jalloh-Fall, dass es sich da um Suizid gehandelt hat. Und wenn es jetzt nicht die Initiative und irgendwie seinen Freundeskreis gegeben hätte, der sich da so ein bisschen hinterklemmt und dem das auch wichtig ist, dann wäre das auch in der Form nie aufgeklärt worden. Und es ist ja auch davon auszugehen, dass es noch mehr Fälle gibt von sogenannten Suiziden in Gewahrsam, bei denen es sich gar nicht wirklich um Suizide gehandelt hat. Also das war ja, ist ja nicht nur bei Rassismus der Fall, das war ja auch bei vielen so RAF-Gefangenen oder bei politischen Gefangenen insgesamt so, dass viel so Zweifel auch daran besteht, ob es sich wirklich um Suizide gehandelt hat. Ja. Und du hast die Frage ja gerade schon so ein bisschen beantwortet, aber vielleicht können wir sie nochmal konkreter aufgreifen. Also was ist nochmal die besondere Situation von Gefangenen, also in Abgrenzung vielleicht zu anderen Betroffenen von institutioneller Gewalt? Also wieso sind Gefangene besonders gefährdet oder was ist da die besondere Situation? Ja, genau, wie ich das, glaube ich, auch gerade schon beschrieben habe. Also Knast ist eben, wie gesagt, eine totale Institution, also also eine totale Institution impliziert ja Isolation, impliziert Zelle von, ich sag mal, 5 bis 8 Quadratmetern, impliziert massive Unterdrückung, keine Kontakte mehr nach außen zu haben und eben, wie ich auch schon meinte, dieses krasse Machtgefälle zwischen WärterInnen und Gefangenen. Ich glaube, wenn man sich da mal versucht, irgendwie reinzuversetzen, also jeder, der das tut, ich glaube, der sollte das verstehen. Wir hatten ja jetzt hier in der Zeit, wo Quarantäne irgendwie draußen waren, sagen ja auch sehr viele, dass sie das nicht aushalten, dass es sich wie eingesperrt sein anfühlt. Viele werden davon depressiv, oder auch generell psychisch, sage ich mal, kaputt. Und ich glaube, wenn man sich da versucht, als Mensch draußen reinzuversetzen, und dann damit bedenkt, dass Knast nochmal sehr viel krasseres ist als die Quarantäne draußen, kann man verstehen, warum man dann vielleicht besonders gefährdet ist als Gefangener. Ja, genau. Ich meine, wenn sich so Gefangene und auch die Gewalt gegen Gefangene auch so einer öffentlichen Kontrolle entziehen, weil das irgendwie alles so im Verdeckten stattfindet, dann ist es natürlich auch schwieriger, das zu problematisieren. Eben, ja, und da würde ich auch anschließen, das, was ich vorhin meinte. Genau, also wie du gerade meintest, dass man es zum einen nicht kontrolliert, zum anderen, dass aber natürlich auch von drinnen sehr, sehr wenig nach draußen gelangt. Und was auch, denke ich, ein Grund dafür ist, warum sie noch mal mehr gefährdet sind, weil eben auch draußen keiner zuhört und die Öffentlichkeit einfach teilweise gänzlich fehlt, beziehungsweise sich die Öffentlichkeit auch wenig dafür interessiert. Ja, wahrscheinlich auch, weil man denkt, also diejenigen, die im Gefängnis sind, die sind schuldig und deswegen sind das, also ist auch die Gewalt nicht eine, die irgendwie in Anführungszeichen Unschuldige betrifft und deswegen kann ich mir vorstellen, dass in der öffentlichen Meinung auch so ein Eindruck entsteht, dass es etwas ist, was man gar nicht problematisieren müsste oder so, was natürlich fatal ist für die Betroffenen. Absolut, ja, würde ich mich gänzlich anschließen, ja. Wie ist denn das? Also, wir haben ja gerade schon gesprochen, was so die Probleme dabei sind, wie mit Gefangenen umgegangen wird. Und das weist ja schon auch mal auf so ein allgemeineres Problem überhaupt in diesem Gefängnissystem oder in dem Konzept von der Gefängnisjustiz hin. Wie könnte ein besserer Umgang mit Gefangenen aussehen? Oder wie könnte überhaupt also so ein alternatives System zu so einem Gefängnissystem aussehen? Ja, also ein besserer Umgang mit Gefangenen, da ist, ich glaube, unsere Antwort ganz klar, dass es eben keine Gefangenen gibt. Die Frage, denken wir auch, kann man nicht irgendwie alleinstehend beantworten. Es braucht dafür unserer Meinung nach große gesellschaftliche, auch politische Veränderungen, um von Alternativen von Knast sprechen zu können. Was nicht geht, ist, dass es, also denken wir, dass es keine Knäste gibt, aber die gleiche Gesellschaft. Also wir denken, das funktioniert nicht. Der Staat braucht eben Knäste, um seine Herrschaft aufrechtzuerhalten. Eine Alternative wäre unserer Meinung nach eine andere, also eine befreite Gesellschaft, also eine befreite Gesellschaft vom Staat und natürlich auch ein gesellschaftliches Umdenken, also allgemeine Veränderungen. Und dann schließt sich ja auch gleich automatisch die Frage nach Konfliktlösung an, also wie gehen wir mit Menschen zum Beispiel um, die unseren moralischen Wertevorstellungen widersprechen durch ihre Handlungen zum Beispiel. Und da gibt es, wie bei jedem Konflikt, eben nicht eine Antwort, aber es gibt, so denken wir, mehrere Ansätze. Auch innerhalb der Linken wurden ja solche Ansätze schon diskutiert, auch nicht erst vorgestern. Und die müssen, denken wir, kontinuierlich verfolgt werden. Also zum Beispiel in Form von einer Täteraufarbeitung, in Form von einer Täterbegleitung. Und ich denke auch, das muss man schon zugeben, wir sind als radikale Linke sehr schlecht darin teilweise und müssen auch an die Frage mehr ran. Ja, ich denke im Endeffekt, die Antwort ist schwierig zu formulieren, weil sich eben, das ist auch so ein Problem davon, die radikale Linke damit eben wenig beschäftigt, denn es ist ja, also ja, im Zusammenhang eine große Frage nach Alternativen zu unserer Gesellschaft, was natürlich, ja, wie ich schon meinte, kein leichtes Thema ist, aber auch nicht so attraktiv wie teilweise andere Kämpfe, die eben geführt werden. Aber genau die Frage nach der Alternativen zu Knesten ist, denke ich, eine Teilfrage davon und damit sollten wir uns, denke ich, alle mehr beschäftigen. Das denke ich auch, weil ich glaube, dass es gerade für eine radikale Linke auch immer wichtig ist, dass, also es gibt immer so die eine Seite der Kritik, und das wäre dann zum Beispiel sowas zu sagen wie, also ein Großteil der Delikte, weswegen Menschen im Gefängnis landen, sind ja zum Beispiel Eigentumsdelikte. Das hängt ja natürlich auch mit der kapitalistischen Eigentumsordnung zusammen. Und auf der anderen Seite auch Menschen irgendwie auch Alternativen in die Hand geben zu können und zu gucken, okay, wie könnte ein solidarischer Umgang in einer Gesellschaft aussehen, in einer Gesellschaft, die tatsächlich auf Prinzipien wie Solidarität auch beruht? Ja. Genau, ja, würde ich mich auch wieder absolut anschließen. Ja. Hättest du jetzt noch so irgendwas, was du ergänzen würdest? Also findest du vielleicht noch irgendwas wichtig, was in den Fragen nicht aufgetaucht ist? Also auf jeden Fall, was ich noch ganz gerne ergänzen würde für alle, die gerade irgendwie zuhören, wir würden es natürlich richtig gut finden, wenn Gefangene bei ihren Kämpfen mehr unterstützt werden und ja, sich einfach solidarisch mit ihnen gezeigt wird. Es geht auf ganz vielfältige Art und Weise, zum Beispiel auf der Straße, aber auch vor den Knästen. Insofern, als das Gefangene haben immer wieder gesagt, dass sie sich sehr darüber freuen, wenn Leute rüberrufen, Feuerwerke rüberschicken, aber auch Briefe schreiben. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich solidarisch mit Gefangenen zu zeigen, aber auch die, zum Beispiel die Unternehmen oder die WärterInnen, die eben dieses System, also das Knastsystem am Laufen halten, zur Rechenschaft zu ziehen. Das wäre etwas, was ich noch genau ganz gerne ergänzen und auch ja, ganz gerne dazu aufrufen würde oder wir als Gruppe. Denn es gibt immer mal wieder solidarische Aktionen für Gefangene, aber wir denken leider immer noch zu wenig. Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Dann vielen Dank für für dieses Interview und genau, dann würde ich jetzt an dieser Stelle auch an alle Zuhörerinnen appellieren, dass wenn ihr Zeit, Gelegenheit, Kapazitäten habt, dann könnt ihr ja mal schauen, wie ihr Criminals for Freedom oder insgesamt Gefangenenproteste unterstützen könnt.